Hören Sie, was die Zeitungen schreiben. Sollte dieser gigantische Kopf, ich, mit seiner gigantischen Fantasie, meine, jener Kenner aller menschlichen Regungen und so fort, diese Neugier und so fort, diese Fähigkeit, alles bis zum Grund und so fort, tatsächlich ein Theaterstück schreiben? Oder die Zensur wird die Aufführung dann verbieten. Hier aber, die Zensur wird die Aufführung dann nicht zu verbieten wagen. Oder, hören Sie, mit einem Schlag hat sich die allgemeine Aufmerksamkeit von der Politik ab, von der ökonomischen Katastrophe ab und von dem Massenmörder Lassenaer ab und dem Theater wieder zugewendet. Statt der kommenden Revolution wird nun die Frage besprochen, wie ist das Stück besetzt? Statt Forderungen nach Reformen plötzlich Forderungen nach erschwinglichen Eintrittspreisen. Alle Bankette hier abgesagt. Hier auch alle Bälle. Hier selbst die Außenpolitik unterbleibt angesichts der heutigen Premiere einer Prosa-Tragödie von Honoré de Balzac. Mit Frédéric Lemaître als Held und Mademoiselle Dorval als Heroin mit musikalischen Einlagen. Mein lieber Herr Brissot. Mein lieber Herr Brissot, bitte lehnen Sie sich nicht so weit über die Brüstung. Sie könnten in mein Publikum fallen. Mein lieber Herr Brissot, ich gratuliere Ihnen zu Ihrer Ernennung zum Inspektor der Kloaken von Paris und habe mir erlaubt, Sie in meine Loge zu bitten, von der aus wir die allerbeste Sicht sowohl auf unser Publikum wie auch auf die Bühne haben, auch wenn wir uns nicht über die Brüstung lehnen. Jawohl, Herr von Balzac. Denn offiziell, schauen Sie, ist die Loge ja leer. Balzac ist ja auf dem Lande. Er wird seine Gegenwart ganz von der Aufnahme des Stückes abhängig machen. Kommt es zu dem fast sicheren Triumph, wird er sich seinem Publikum zeigen. Bleibt er aus, ist er nicht da. Also bleiben Sie im Dunkeln. Jawohl, Herr von Balzac. Sie können sich aber vorbeugen. Jawohl. Also, was macht es? Wer? Mein Publikum. Aber ich kann es nicht sehen. Warum nicht? Weil ich nicht an die Brüstung... Sie dürfen sich der Brüstung so weit nähern, dass Sie den Saal überblicken. Solange man Sie selber nicht sieht. Während ich im Hintergrund bleibe und beobachte, wie Sie beobachten. Wenn man nach mir ruft, werden wir die Vorhänge zurückschlagen. Sie verschwinden dann in der Ecke. Jawohl. Während ich plötzlich aus meinem Hintergrund hervorkomme, an die Brüstung treten und mich vor Rührung schneuzen, mir Stirn und Gesicht, auch die Augen trocknen, und unter meiner halb offen stehenden Weste nach den Schnallen meiner Hosenträger fischen werde, um mir die Hose hochzuziehen. An diesen und anderen Zeichen meiner Zerstreutheit wird das Publikum sehen, dass ich überwältigt bin. Aber nicht, ehe die Begeisterung ihren Höhepunkt erreicht, werde ich überwältigt sein. Jawohl, Herr von Balzac. Also, was sehen Sie? Ich sehe auf die Bühne. Und? Sie ist noch leer. Und? Ich sehe ins Parkett. Ist es besetzt? Noch nicht. Keine Angst, es füllt sich. Man riss mir die Billets aus den Händen. Da sind Sie wohl aufgeregt. Gar nicht. Aber steht nicht viel auf dem Spiel? Alles. Und da sind Sie nicht aufgeregt? Nein. Weil Sie von der Macht Ihrer Kunst überzeugt sind. Weil alles gut arrangiert ist. Ich habe den Verkauf der Billets persönlich geleitet. Das richtige Publikum ist alles. Wochenlang habe ich nicht arbeiten können, weil ich wochenlang an der Komposition meines Publikums gearbeitet habe. Der Adel, die Rezensenten, die Minister. Wohin mit dem Adel, den Rezensenten, den Ministern, ohne die einen vorzuziehen, die anderen vor die Köpfe zu stoßen? Also aufgepasst. Die Herzöge, die Grafen, auch einen Bischof, alle mit ihren Frauen, habe ich in die beiden vorderen Logen gesetzt, wo sie gut sichtbar sind. während ich in die sogenannten Mätressenlogen dahinter die Regierung und ein paar gute Freunde des Theaterdirektors gesteckt habe, die mein Werk scheinbar kalt und objektiv prüfen und an einem bestimmten Punkt, der abgesprochen ist, fast gegen ihren Willen aufspringen und in Beifall ausbrechen werden. Klatschen sie? Dann klatscht auch die Regierung. Jedenfalls sieht es vom Saal dann so aus, als würde die Regierung auch klatschen. Auch die kräftigen Männer, die mit den großen Händen, die im Parkett an den Türen stehen, werden dann klatschen. Können Sie sie schon sehen? Noch nicht. Nun, die Männer an den Türen, Sie werden sie gleich sehen, sind die von mir bestellten Klaköre, die nur auf ein Zeichen warten, um in einen von den Vorgängen auf der Bühne vielleicht nicht einmal gerechtfertigten wilden Applaus auszubrechen. Dieses Zeichen geben Sie. Ich? Auf ein Zeichen von mir hin natürlich. Und in diesem Augenblick werden die Bouquets, die die Toiletten der Damen in den ersten Reihen schmücken und die von mir besorgt worden sind, von den Busen gerissen und auf die Bühne geschleudert werden. Spontan. Wie ausgemacht. Die Hälfte der Rezensenten befindet sich durch exquisite Diners, die ich seit Wochen gebe, bereits in meinen Händen. Der Rest wird mitgerissen. Und ich dachte, allein durch Ihre Kunst. Sie gehen nicht oft ins Theater. Es ist heute das erste Mal. Und da sind Sie natürlich beeindruckt. Ganz Paris, mein Lieber. Ganz Paris kommt heute hier zusammen, um sich, verschlüsselt, selbstverständlich, in meiner Kunst wiederzufinden. Ist jetzt jemand auf der Bühne? Nein, Herr von Balzac. Und die Kapelle? Hat Platz genommen. Mein lieber Herr Brissot, ich gratuliere Ihnen zu Ihrer Ernennung zum Inspektor der Kloaken von Paris und hoffe, es handelt sich um eine feste Stellung. Mit entsprechendem Salär. Mit entsprechendem Salär. Dass man Ihnen regelmäßig zahlt? Dass man mir regelmäßig zahlt. Ja. Ja. Sie werden sich natürlich fragen, wann wird Balzac denn nun endlich in die Akademie aufgenommen? Ein Faden hat sich da auf Ihrem Rock. Sie erlauben, dass ich ihn... Seit einiger Zeit kann ich keine Stufen mehr steigen. Das Herz... Das Herz, das Herz. Aber ich gratuliere Ihnen zu Ihrer Ernennung. Mein lieber Herr Brissot, Sie werden sich natürlich fragen, wieso gerade ich? Von Hunderttausenden von Parisern, wieso gerade ich? Ein Wunder, denken Sie, und fragen sich, wie komme ich in die Dichterloge? Das kommt, weil Ihnen die Gedankengänge eines Menschen wie mir natürlich fremd sind. Weil meine Gedanken... Weil meine Gedanken... Sie sagten, weil meine Gedanken... Weil meine Gedanken Ihren Gedanken natürlich stets voraus sind. Mein letztes Stück ist noch nicht aufgeführt und woran denke ich? Sehr richtig. Es wird Sie interessieren zu hören, dass es in den Kloaken spielt. Wieso in den Kloaken? Ja, haben Sie denn noch nicht gehört, was Balzac tut? Nein, was tut er denn? Das ist unerhört, noch nie da gewesen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, was tut er denn? Das ist einmalig, unglaublich, schlägt allem ins Gesicht. Ja, aber um Himmels Willen, so sagen Sie mir doch endlich, was tut Balzac denn jetzt schon wieder? Er bringt die Kloaken auf die Bühne. Er bringt was auf die Bühne? Die Kloaken. Die Kloaken. Und dann in meiner tiefen, vertrauenerweckenden Stimme, ich selber, der ich zufällig vorbeikomme und durch eine hohe, plüschverhangene Tür völlig unerwartet in den Salon und in das Gespräch hineintrete. Jawohl, mein Herr, Sie haben richtig gehört. Ich bringe die Kloaken auf die Bühne. Und wenn es mich den Kopf kosten soll, Und warum bringen Sie die Kloaken auf die Bühne? Warum? Warum? Und endlich erkläre ich, mein Herr, die Finsternis, die von dem Wort Kloake ausgeht, dieses O, A. Mein Herr, fühlen Sie dieses O, A. O, A. Er fühlt es natürlich nicht. Fühlen Sie dieses U-A? Brich so? Jawohl. Angesichts dieses U-A, sage ich, ich scherze natürlich, bleibt mir ja gar nichts anderes übrig, als die Kloaken auf die Bühne. Wie? Jawohl. Ich beschließe also, ich vergesse die Gedanken. Ich vergesse auch die Wörter. Ich sage immer die falschen Wörter. Ich sage Himmel statt Holz, weil ich das Wort Holz plötzlich vergessen habe. Oder ich vergesse, dass ich das Wort Holz sagen wollte. Gestern habe ich umworben gesagt und verfeindet gemeint. Nein, ich habe umschwärmt gesagt und verfeindet gemeint. Nein, ich. Ja, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich weiß auch nicht mehr, was ich gemeint habe. Ich beschließe also? Ich beschließe also. Du bringst die Kloaken auf die Bühne. Doch, da fällt mir ein. Ja, kennst du sie denn? Ich denke nach. Ich komme zu dem Schluss, nein, du kennst sie nicht. Also musst du die Kloaken studieren, denke ich. Doch wer hilft dir dabei? Sofort gehe ich in meinem Kopf die Tausende von teils erfundenen, teils wirklichen Gestalten durch, die ich kenne. Aber wer kennt die Kloaken? Und ich kenne ja fast jeden. Aber wer kennt die Kloaken? Und ich komme zu dem Schluss, keiner von denen, die ich kenne, kennt die Kloaken. Bis mir plötzlich einfällt, aber da ist ja Brissot, dieser kleine, sympathische Herr, mit dem entstellenden Ausschlag im Gesicht und den Furunkeln unter den Armen, oder täusche ich mich mit den Furunkeln? Nein, Herr von Balzac. Den du, sage ich mir, kürzlich nachts auf einem deiner berühmten Spaziergänge kennengelernt hast. Er am Ende seiner Kräfte, du am Ende deiner Kräfte, die funkelnden Sterne über uns. Und ich denke, Brissot wird dir helfen. Er hat die Kenntnis, du die Kunst. Bitte? Jawohl. Mein lieber Herr Brissot, wie lernt man die Kloaken kennen? Ich habe vielleicht nicht mehr viel Zeit. Ich habe... Wenn man die Kloaken sehen will, steigt man am besten am Kanal Saint-Martin ein und geht dann in Richtung Montfaucon. Abgemacht. Man kann aber auch in Montfaucon einsteigen und in Richtung Saint-Martin. Gut. In diesem Fall geht man zur Rue Dauphine. Zu Fuß? Zu Fuß. Könnte ich eine Droschke nehmen? Sie können eine Droschke nehmen, aber wenn es regnet, kann es passieren, dass Ihr Pferd im Schlamm stecken bleibt. Dann haben Sie die größten Schwierigkeiten. Ja, die größten Schwierigkeiten. Schreiben. Lieber Brissot, immer schreiben. Aber dann wieder streichen. Streichen. Und dann, wie Sie sich denken können, wieder schreiben. Wieder schreiben, damit im gegebenen Augenblick wieder gestrichen werden kann. Den ersten Akt 48 Mal. Den zweiten Akt 39 Mal. Den dritten und vierten Akt 51 Mal. Aber ich gebe nicht auf. Während der fünfte Akt nicht weniger als 73 Mal verworfen wurde, um heute Abend in seiner ursprünglichen Form aufgeführt zu werden. Denn ganz abgesehen von seinen Wünschen hat der Autor ja auf die Wünsche der Schauspieler zu achten, die auf die Wünsche des Theaterdirektors zu achten haben, die auf die Wünsche der Rezensenten achten muss, welche auf die Wünsche ihrer Leser achten müssen. Und das ist das Publikum, welches nicht weiß, was es wünscht. Also ändern. Weil Mademoiselle Dorval, unsere liebe Tragödin, sich ihre Rolle anders vorstellt, nämlich tragischer, länger. Aber wenn Monsieur Lemaître das erfährt, stellt er sich seine Rolle ja auch gleich länger und tragischer vor und möchte am liebsten 5 Stunden lang tragisch sein, ganz allein auf der Bühne. Ich schreibe also mein Stück um, warte auf einen günstigen Augenblick und zeige es dem Direktor. Und was tut der Direktor? Er lehnt das neue Stück ab, weil es mit neuen Ausgaben verknüpft ist. Je tragischer, umso teurer. Also ziehe ich mich wieder auf mein Zimmer zurück, also ändere ich wieder. Und je mehr ich ändere, umso deutlicher wird, dass in so einem Theaterstückchen alles geht, nichts feststeht, alles gesagt oder nicht gesagt, gezeigt oder nicht gezeigt werden kann, dass es gekürzt und verlängert, verdickt und verdünnt, erhöht und erniedrigt werden kann, ohne dass es am Ende viel ausmacht. Weil in so einem Stückchen Kunst, mein lieber Brissot, in so einem Kunststück, infolge eines inneren Mechanismus jedes Beliebige sofort als das Notwendige erscheint. Und auch so ein Verfasser kann natürlich nach Belieben gekürzt oder verlängert, erhöht und erniedrigt werden. Und je klarer das gesehen wird, dass die Notwendigkeit eigentlich die Beliebigkeit ist, umso mehr Änderungen werden verlangt. Der eine sagt sich, es wäre doch gelacht, wenn er aus dieser Nebenrolle für mich nicht eine Charakterrolle entwickeln könnte. Und diese Schauspielerin hat aufgrund ihrer schönen Schultern ein Recht auf einen großen Abgang. Und Balzac? Schlägt er sich für seine Kunst? Nein. Balzac braucht Geld. Denn als Künstler hat er die Pflicht, ein glänzendes Leben zu führen. Und nun schauen Sie mich an. Führen wir ein glänzendes Leben? Wie Sie sagten, die größten Schwierigkeiten. Sie sagten, zu Fuß? Zu Fuß. Also zu Fuß. Bitte? Ja, zu Fuß. Also hören Sie. Seit ungefähr 8 Wochen kann ich keine Stufen. Ah nein, das sagte ich schon. Ich höre auch nicht mehr so gut. Seit einiger Zeit. Und meine Augen besonders bei Nacht, wenn ich mich niedersetze. Wenn ich mein Manuskript nehme und mich niedersetze. Und zu meiner Feder greife, um einem Gedanken nachzugehen, ein Schicksal zu Ende zu denken. Dann plötzlich diese Dunkelheit. Diese Dunkelheit. Brissot, ich werde vielleicht blind. Haben Sie gehört? Ich werde vielleicht blind. Brissot. Jawohl, Herr von Balzac. Also zu Fuß. Zu Fuß. Ich kann zwar kaum mehr sehen, aber ich schaue mir schnell noch die Kloaken an. Ich kann zwar kaum mehr laufen, aber ich gehe schnell noch zum Kanal und treffe Sie. Hinter der Seifensiederei. Wann? Morgen. Ja, so schnell wie möglich. Morgen um Mitternacht? Um Mitternacht? Sind Sie verrückt? Das ist meine Arbeitszeit. Es fällt mir zwar nichts mehr ein, doch das ist meine Arbeitszeit. Um Mitternacht stehe ich auf, fahre in meine Kutte, zünde die 6 Kerzen an, die, wie Sie wissen, über meinem Manuskript in meinem Leuchter. Nein? Von dem Leuchter haben Sie noch nie gehört? Nein. Und von meiner Feder? Auch nicht von meinem Tintenfass? Aber von der Kutte haben Sie doch gehört. Ich habe mir diese Kutte machen lassen als Arbeitskutte, wissen Sie? In Anspielung auf eine Mönchskutte natürlich. Sie hält warm. Jedenfalls hat sie bis jetzt warm gehalten. Jetzt friere ich. Auch in der Kutte. Und um den Leib trage ich... Na? Um den Leib trage ich eine goldene Kette. Aha. Die mich 220 Francs gekostet hat, die aber höchstens 180 wert war. Ich hätte sie nicht kaufen sollen, ich hätte sie nicht bezahlen sollen. Mein Strick genügt. Mein Strick genügt. So eine Kutte hat natürlich ihre Vorteile. Sie schmiegt sich jeder Bewegung an. Man kann weit ausholen in der Kutte. Der Hals ist frei zum Atmen. Frei atmen, verstehen Sie? Frei atmen! Aber plötzlich macht mir das Atmen die größten Schwierigkeiten. Auch in der Kutte. Auch bewegen kann ich mich nicht mehr. Auch nicht in der Kutte? Auch nicht in der Kutte. Ich hülle mich also in meine Kutte. Ich hülle mich in die Kutte. Wird das Theater nun endlich voll? Schauen Sie nach. Nein, schauen Sie nicht nach. Ich hülle mich in meine Kutte. Sie sagten um Mitternacht? Warum denn nicht bei Tag? Wegen der Droschken, Herr von Balzac. Sie rumpeln so laut auf dem Pflaster, dass man in den Kloaken sein eigenes Wort nicht hört. Sie rumpeln? Jawohl. Das halte ich fest. Ich nehme mein Büchlein aus meinem Rock und notiere mir, trotz meiner miserablen Augen, trotz meiner Hände, die zittern, das Wort. Droschke. So wie das Wort? Rumpeln. Und das wird verwendet. Sie studieren die Sitten und Gebräuche? Falls ich sie verwenden kann. Sie sagten, zu Fuß. Zu Fuß. Wir treffen uns hinter der Seifensiederei. Nur verlieren sich die Straßen hier. Doch Sie wollen ja die Kloaken sehen. Ich will die Kloaken sehen. Ich ziehe also meinen weiten Rock, die besten Stiefel an und gehe zum Theater. Ich klopfe. Wer da? Ich sage. Meine Herren, ich bin Balzac. Ich habe 72 Romane mit 3000 lebenswahr erfundenen Charakteren geschrieben. Darf ich näher treten? Nein! Ich sage. Aber meine Herren, die Triumphe, die hinter mir liegen. Nein! Da sage ich, ich bin Balzac und weiß nicht, wie die Gerüchte von meinen Triumphen entstehen. Denn ich hatte in meinem Leben nichts als Fehlschläge, nichts als Skandale. Bei dem Wort Skandal reißt man die Tür auf und drückt mich an die Brust. Mein lieber Balzac, Sie haben Skandal erregt? Ja, aber sagen Sie nichts. Wenn Sie Skandal erregt haben, sind Sie unser Mann, ruft Direktor Arel, der von einer langen Erfahrung zurückblickt und sich schon bei der Vorführung von gelehrten Affen und zahmen Elefanten bewährt hat. Ja, kommen Sie zu uns, rufen die Schauspieler. Ich wagte schon kaum mehr mit Ihnen zu rechnen, ruft der Kassierer. Ich stelle meinen mit Türkisen verzierten Spazierstock, der mich 700 unbezahlte Francs gekostet hat. Haben Sie von dem Stock gehört? Sie haben nicht von dem Stock gehört? Ich lehne ihn an die Wand und ziehe aus meinem Leinenrock ein Paket zerknitterter Manuskriptseiten hervor. Ein Dickicht von Intrigen und künstlichen Schicksalen. Hier nehmen Sie, rufe ich, auch überraschende Todesfälle, Scheintodesfälle, klug erfunden und geschickt mit Erbschaften verknüpft. Aber selbst bei den Erbschaften handelt es sich dann gar nicht um Erbschaften, sondern um die bei mir mit Recht so berühmten Scheinerbschaften. Sehr kunstvoll ausgedacht. Eine Goldgrube, Herr Direktor. Ein Theaterstück, rufe ich. Aber der Direktor gibt mir das Manuskript zurück und ruft: Lesen, Balzac. Laut lesen. Mein lieber Herr, stellen Sie sich ein Zimmer vor, das bis in die Ecken voll ist von den originellsten Köpfen. Mein lieber Herr, und ich stehe an der schmalen Seite eines grün bezogenen Tisches. Aber setzen Sie sich doch. Nein, sage ich, ich will stehen lesen. Ich bin Balzac und weigere mich, mein Stück aus einem Ohrensessel heraus. Die originellen Köpfe beginnen zu murren. Aber was ist das für ein Mensch, dass er unbedingt stehend lesen? Bis jetzt hat sein Stück noch jeder aus dem Ohrensessel. Macht er sich über uns lustig? Aber nein, es ist eben Balzac. Ist er immer so? Ja, dann ist er verrückt. Wahrscheinlich. Und ich lese und gerate in Hitze und spüre, wie mir die Pomade aus dem Haar und auf den Kragen tropft. Ja, tropft. Und dann habe ich gelesen und rolle mein Manuskript wieder zusammen und verschnüre es, nachdem ich in meinem Hut und unter dem Tisch nach einem Bindfaden gesucht und den Bindfaden dann in meiner Tasche gefunden habe, während Mademoiselle Dorval, die für sich keine Rolle entdeckt hat, ihre Hutbänder zuknöpft, ihr durch das lange Sitzen zerknittertes Kleid glatt streicht, mich zu grüßen vergisst und davonrauscht. Der Direktor: Ein Meisterwerk! Die Schauspieler: Welche Fantasie! Der Kassierer: Was für ein Erfolg! Und dann nochmals der Direktor: Nur im ersten Akt. Und die Schauspieler: Nur im zweiten Akt. Und der Kassierer? Nur am Schluss. Sie meinen? Missverstehen Sie mich nicht. Das Stück wird natürlich ein Triumph, der mir mindestens 15.000 Francs einbringt, wenn nicht 20.000. Sie meinen, es wird kein Triumph? Sehen Sie die Klaköre jetzt und die Bühne. Ist noch leer. Der Regen. Der Regen bringt alles durcheinander. Die Exzesse der Natur. Sie hat sich gegen mich gewendet. Alles wendet sich plötzlich gegen mich. Ich habe das genau beobachtet. Dieser falsche Sommer. Wochenlang kein Regen. Schon trocknen die Flüsse aus. Bis der Tag der Aufführung meines Stückes festgelegt wird. Da fängt es dann zu regnen an. Und seitdem regnet es. Aber es kann ja nicht ewig regnen. Oder? Sie meinen, es wird ewig regnen? Sollen Sie eben Ihre Galoschen anziehen und Ihre Hüte aufsetzen und Ihre Regenschirme unter den Arm nehmen und was sollen Sie eben? Passen Sie auf. In einer halben Stunde sieht alles ganz anders aus. Da regnet es nicht mehr, da ist das Theater voll. Ich sagte, in einer halben Stunde ist das Theater voll. Jawohl, Herr von Balzac. Sie sagen, jawohl, Herr von Balzac. Doch in Wirklichkeit schweigen Sie. Und denken, es wird auch in einer halben Stunde noch regnen. Nicht? Und denken, warum bringt Balzac die Kloaken denn nun wirklich auf die Bühne? Es ist etwas Neues. Mein Herr, es ist noch nicht gemacht worden, mein Herr. Und in einer Situation wie dieser muss alles versucht werden, mein Herr. Gehen Sie an die Brüstung und... Nein, bleiben Sie. Die Bereicherung des Repertoires, mein Herr, ist unser allerhöchstes Prinzip. Der Vorhang geht auf. Und was sehen wir? Eine künstliche Kloake, aber so kunstvoll, dass sie von einer natürlichen nicht zu unterscheiden ist. Alles lebenswahr, aber Kunst, die künstliche Dunkelheit, völlig natürlich. Auch das künstliche Rauschen der Abwässer, natürlich. Die in den Kloaken lebenden Ratten werden von den Dekorateuren in Form winziger Mechanismen hergestellt. Künstliche Felle, natürlich, künstliche Augen, künstliche Zähne aus Metall, vielleicht Silber, nein, Gold. Gold, das in der künstlichen Dunkelheit natürlich aufleuchtet. Auf ein Zeichen von mir müssen die Zähne der Tiere dann aufeinanderschlagen. Das berühmte Nagen, mein Herr. Auf ein Zeichen von mir dann das Nagen der Tiere. Künstlich. Verstehen Sie? Was meinen Sie? Jawohl, Herr von Balzac. Auch im Parkett könnten einige künstliche Ratten verteilt werden. Dämonisch, wie Sie sich denken können. In den Logen. Aber nun sind unsere Dekorateure unserem Direktor davongelaufen wegen einer Insolvenz. Die Dekorateure müssen sofort bezahlt werden. Ich habe immer gesagt, dass die Dekorateure sofort bezahlt werden müssen. Jawohl. Die Liebe, Brissot, sie ist gezeigt worden. Die Macht, sie ist gezeigt worden. Die Politik, die Krankheit, die Religion, das Geld. Hören Sie, es ist ja alles gezeigt worden. Das Publikum hat ja schon alles gesehen. Das Publikum langweilt sich. Also muss das Repertoire erweitert werden. Also müssen die Kloaken gezeigt werden. Jawohl. Die Verschlungenheit menschlicher Schicksale. der Verschlungenheit unterirdischer Abflüsse nachzeichnen. Ich denke an einen Greis, vor Gram gebeugt. Er könnte einen Rock aus Schafspelzen tragen, die nach außen gewendet sind. Dieser Greis ist im ersten Akt fälschlich der Verschwörung bezichtigt worden und hat sein Leben wegen eines Missverständnisses in der Kloake verbracht. Dort erkennt er aufgrund eines Muttermals, wo, auf der linken Achsel, wann, natürlich im zweiten Akt, in einem jungen Mädchen auf einmal seine ihm vor 20 Jahren entrissene Tochter Maria Celesta wieder, die aufgrund eines anderen Missverständnisses, aber des entgegengesetzten, gleichfalls 20 Jahre in den Kloaken und so fort. Vater, mein einziges Kind, Papa, alles exaltiert, doch unterhaltsam. Alles lebenswahr, doch Kunst. Und wie sie dann wieder nach oben kommen und wie sie sich geblendet vom Licht zurücktasten zu ihrem alten Haus, wo sie ganz unerwartet eine Jahresrente von 37.000 Francs, eine Erbschaft und so weiter. Alles Theater. Nur, dass die Gefühle echt sind, die das Publikum fühlt. Aus der plötzlichen Blendung durch das Licht kann ein guter Darsteller viel herausholen, beziehungsweise kann er viel hineinlegen. Auch aus der Überraschung über das Geld, die gleichfalls ergreifend ist, kann viel herausgeholt bzw. hineingelegt werden. Für einen Anteil von 33% würde ich so ein Stück sofort schreiben. Es ist nur... Also 30. Auf die kunstvollen Verschlingungen kommt alles an. Auf die Kunst, die unterhält. Denn in der Kunst ist alles möglich, muss alles möglich sein. Es ist nur, dass... Sie meinen, der Vater sollte in den Kloaken lieber seinen einzigen Sohn wiederfinden. Aber da müsste Frederic Lemaitre den Sohn spielen. Jawohl. Oder den Vater. Jawohl. Wie ich ihn kenne, wird der arrogante Hund aber gleich beides spielen wollen. Diese Eitelkeit von diesem Menschen. Diese Schauspieler. Jawohl. Dieses Pack. Jawohl. Einen von beiden müsste er aber spielen. Sonst schreibe ich das Stück nicht. Herr von Balzac... Schauen Sie auf die Bühne. Herr von Balzac, seit die Kloaken renoviert worden sind... Nein, schauen Sie nicht. Die Kloaken sind leer, Herr von Balzac. Wieso leer? Erst vor 3 Wochen hat unsere Polizei uns von einem Komplott berichtet, das traditionsgemäß in den Kloaken erfunden. Als Asyl des Verbrechens, vorbei. Als Treffpunkt von Verschwörern. Herr von Balzac, die modernen Kloaken sind unterirdische, fast saubere Flüsse, welche in hochgewölbten und geräumigen Gängen, welche hell beleuchtet sind und welche schön gepflastert sind, regelmäßig und sauber fließen. Aber Sie werden doch noch riechen. Sie haben sich verändert. Jedenfalls. Jedenfalls. Sie bringen mich durcheinander. Wovon habe ich gesprochen? Von dem Theater. Natürlich vom Theater. Und was habe ich gesagt über das Theater? Man reißt Ihnen Ihr Stück... Aus der Hand. Die Proben... Und wohin, fragt man mich. Dürfen wir Ihnen die Benachrichtigung zu den Proben schicken? Ja. Wohin? Denn um nichts in der Welt darf ich meinen Wohnsitz verraten. Warum? Ich habe Schulden, was ich aber nicht verschweige. Und warum verschweige ich es nicht? Weil ein Mann wie ich ständig in Schwierigkeiten sein und sein Publikum unermüdlich auf die schwere Gefährdung seiner Existenz aufmerksam machen muss, wozu auch meine Schulden gehören, die, wie Sie wissen, vielleicht mehr Interesse als meine Werke erregen. Und die man sich wie meine Fantasie gar nicht gewaltig genug vorstellt. Ich werde von Dutzenden von Gläubigern gehetzt und schlüpfe nachts zwischen 3, 4 Zimmern hin und her. Diese Treppen, diese Korridore. Verstehen Sie, in meinem Zustand. Haben Sie immer Luft genug, Brissot? Jawohl. Ihre Augen? Sind ausgezeichnet. Sie hören? Alles. Dann hören Sie. Wir proben. Ich mache Korrekturen. Tausende von Korrekturen. Doch da stellt sich auf einmal heraus, dass die Schauspieler meine Korrekturen nicht lesen können, weil sie meine Schrift nicht lesen können. Auch der Direktor, der geholt wird, kann meine Schrift angeblich nicht lesen. Der Souffleur nicht, der Kassierer nicht. Ja, ich selbst kann meine Schrift, halb blind, wie ich plötzlich bin, plötzlich nicht mehr lesen. Ich schreibe also ein Stück, mache also Korrekturen und dann liest jeder etwas anderes in mein Stück, in meine Korrekturen hinein. Und jeder spielt dann auch etwas anderes, wie ich von meinem Parkettplatz aus zu sehen, zu hören, glaube. Missverstehen Sie mich nicht. Das Stück wird ein Triumph. Ich höre auch nicht mehr so gut. Ich höre. Hören Sie? Hören Sie, was die Zeitungen schreiben. Sollte aber die Frage nach dem Weg gestellt werden, den unsere Zivilisation in den letzten 100 Jahren zurückgelegt hat, so sei hier nur auf das System unterirdischer Kanäle verwiesen, welche sich, dem bloßen Auge entzogen, eine Krönung von Baukunst und Hygiene unter unseren Städten. Oder hier. Angesichts der Gewölbe, die sich harmonisch und so fort, angesichts des neuen Zeitalters, das sich siegreich und so fort, oder hier, so dass jeder Besucher, der die breiten Treppen, man könnte sie appetitlich nennen, wieder nach oben steigt, seine Bewunderung... Sie haben Besucher? Jede Nacht. Wen denn? Feine Leute, zum Beispiel den Grafen de Gosselin. Den kennen Sie? Sehr gut. Oder den Grafen de Volney? Den kennen Sie auch? Den auch. Und natürlich Lord Egerton. Lord Egerton? Er hat mir schon öfter ein kleines Geschenk für meine Frau mitgebracht. Und was wollen diese Leute? Zuerst bloß sich umschauen. Zeigen Sie uns, haben Sie gesagt, dieses neue Wunderwerk, diese unterirdische Maschine, von der so viel in den Zeitungen steht, wie Sie wünschen, sage ich, und führe Sie die Gänge hinab, sage, hier, Herr Graf, ist das Gewölbe am höchsten, hier am niedrigsten und so fort. Oder ich sage, hier haben Sie die Zuflüsse, da die Abflüsse, Herr Baron. Doch da fangen Sie zu gähnen an. Ist das alles, fragen Sie? Und da habe ich Ihnen dann das andere gezeigt. Das andere? Damit Sie nicht umsonst gekommen sind. Und nun kommen Sie immer wieder. Da, die Musik beginnt. So um Mitternacht, wenn Sie gegessen haben und lange genug vor den hohen Spiegeln in den Cafés gesessen haben und in den Spielsälen gespielt haben und auf den Boulevards promeniert haben, immer hin und her. Immer hin und her. Da stehe ich auf und zünde meine Kerzen an und fahre in meine Kutte und setze mich an meinen Schreibtisch. Aber es fällt mir ja nichts mehr ein. Es fällt mir ja nichts mehr ein. Da wissen Sie plötzlich nicht, was Sie noch tun sollen. Sie haben ja schon alles getan. Und da stecken Sie sich eine Zigarre an und kommen zu mir nach unten. Aber zeigen Sie uns, sagen Sie, diesmal nicht erst die technischen Errungenschaften, die kennen wir ja nun. Zeigen Sie uns, sagen Sie, gleich das andere. Wir wollen uns zerstreuen. Ich gebe dann jedem ein Glas Grog mit Pfeffer, um sie für das, was kommt, zu stärken. Und den trinken sie dann auch und sagen, das ist für uns eine Delikatesse, wissen Sie? Und danach gibt es kein Zurück. Nachdem mein Theaterstück 3 Monate lang durch die Kulissen gezerrt worden ist, gibt es kein Zurück. Eine Tortur. Risso. Mein Rock, meine Weste, die Kosakenhose. Selbst die Schuhe hier. Alles zu weit. Aber es gibt kein Zurück. Missverstehen Sie mich nicht. Das Stück wird ein Triumph, der mir gute 25.000 Francs. Gestern wollte ich mir einen Mann vorstellen, einen Mann in meinen Jahren. Ich brauchte ihn in einem ganz bestimmten Zusammenhang für eine Erzählung, die ich vielleicht schreibe. Einen Mann, der Erfolg hat. Also, sagte ich mir, stellen wir uns einen Mann, der Erfolg hat, vor. Aber plötzlich konnte ich mir das nicht vorstellen, einen Mann, der Erfolg hat. In meinen Jahren. Ich saß da in meiner Kutte, die Kerzen, verstehen Sie, die goldene Kette. Verstehen Sie, und konnte mir, verstehen Sie, überhaupt nichts vorstellen. Ich gebe mir die größte Mühe, Sie gut zu unterhalten. Wie ich? Ich gehe bis zum Äußersten. Wie ich? Wenn mir etwas einfällt, gehe ich bis zum Äußersten. Wie ich? Der Tag der Premiere stand schon fest, als mir für Mademoiselle Dorval ein Hut einfällt. Ein Hut? Ein Hut. Zuerst hatte ich mir gesagt, ein Straußenfederhut. Aber dann sage ich mir, nein, kein Straußenfederhut, sondern ein Paradiesvogelhut, so wie du ihn in der Rue Soufflot gesehen hast. Und ich gehe zum Direktor und rufe, ein Paradiesvogelhut, Herr Direktor, ich verlange einen Paradiesvogelhut für Mademoiselle Dorval, wie der in der Rue Soufflot. Vier Wochen lang gehe ich jeden Morgen zum Direktor und fordere den Paradiesvogelhut für Mademoiselle Dorval. Wenn wir, Herr Direktor, sage ich, eine Schauspielerin von dem Gewicht Mademoiselle Dorvals mit dem Paradiesvogelhut von der Größe, wie ich ihn in der Rue Soufflot gesehen habe, auf der Bühne haben, dann... Ja, man möchte alles zeigen. Und dann bekomme ich den Hut auch. Nach 4-wöchigem Ringen kann ich meine Idee verwirklichen und bekomme den Hut. Und jetzt haben wir den Hut. Jetzt haben wir den Hut. Jetzt werden Sie wahrscheinlich sagen, ein Hut, was ist das schon? Ein Hut? Das ist... ein Hut das ist. Ja, man möchte alles zeigen, was oben nicht zu sehen ist. Hören Sie? Hören Sie, wie ich atme? Wie ich nicht atmen kann? Sehen Sie, wie ich nichts sehe, wie ich nichts sehen kann? Aber das Schlimmste ist, ich kann mir plötzlich auch nichts mehr vorstellen. Alles wird blässer und blässer. Zuerst zeige ich Ihnen die Abdeckerei. Die Abdeckerei? Die Abdeckerei. Da können die Herrschaften zuschauen, wie die alten Pferde und die herrenlosen Hunde abgedeckt werden. Ich sage immer, aber meine Herrschaften, Sie sind ja richtig verliebt in unsere Abdeckerei. Und ich sage, kommen Sie, kommen Sie, wir müssen weiter, weiter. Wohin denn? In die Arena. Das sage ich nur so, weil der Graf de Volney immer sagt, das ist die Arena, Brissot. Und da spielen wir Ihnen dann was vor. Was denn? Es ist nicht verboten. Was denn? Lord Egerton sagt immer, das ist ein großartiges Schauspiel, das Sie da inszenieren. Und der Graf de Gosselin sagt, es ist eigentlich eine Tragödie, liebe Freunde, was er da für uns inszeniert. Und zu mir sagt er, wissen Sie, Brissot, dass Sie uns da eigentlich eine ergreifende Tragödie vorsetzen? Und ich sage, nein, Euer Gnaden, aber ich will es mir merken. Eine Tragödie? Und dann sagt er noch, wissen Sie, Brissot, dass Sie eigentlich ein Genie sind? Er will sagen, dass ich gut inszeniere. Und der Graf de Berny sagt, er ist eine Künstlernatur. Der Graf de Berny kommt auch zu mir ins Theater. Zu mir kommt er fast jede Nacht. Bei mir sitzt er in der Fürstenloge. Bei mir sitzt er immer ganz vorn. Helfen Sie mir. Ich will sehen, ob der Graf de Berny schon in seiner Loge ist. Ist er schon in seiner Loge? Zu mir kommt er auch immer spät, wie Guizot, der Minister. Der Minister Guizot? Der kommt immer aus einer Sitzung. Er kommt nicht zu mir. Der kommt immer aus einer Sitzung und ist immer ganz atemlos. Kaum, dass er sitzt, kaum, dass ich das Zeichen gebe, muss er schon wieder weg. Brissot, sagt er, ich muss regieren. Es wird nicht mehr so viel geklatscht. Warum wird nicht mehr so viel geklatscht? Früher, ja, da wurde geklatscht. Nicht nur im Theater. Früher brauchte ich nur in ein Restaurant zu gehen und schon wurde geklatscht. Und wenn ich aus dem Restaurant wieder herauskam, wurde schon wieder geklatscht. Heute bleiben Sie nicht einmal stehen, wenn Sie mich sehen. Heute schauen Sie sich nicht einmal mehr um. Als wüssten Sie nicht, wer ich bin. Als würde Sie nicht interessieren. Es wird nicht mehr so viel geklatscht. Da gibt es keinen Zweifel. Sie müssen sich unsere Arena am besten als einen riesigen Bottich vorstellen. Bei Montfaucon. Dort ist es dann nicht mehr gepflastert. Dort ist es dann nicht mehr beleuchtet. Und zu diesem Bottich, der in Wirklichkeit eine Grube ist und drumherum ist eine Mauer, führe ich die Herrschaften dann. Und an diese Mauer lehne ich meine Leiter dann. Da steigen sie dann hinauf. Und wenn sie oben sind, sage ich, und jetzt machen sie es sich bequem. Und dann machen sie es sich auf der Mauer bequem. Und dann wird es plötzlich still. Es liegt am Publikum. Es liegt an der bestürzenden Dummheit, die sich in dem Publikum breitmacht. An der Armut, an Fantasie. Aber die überrascht mich nicht. Sie sollten diese Stille hören. Ganz still, ganz still. Ganz still. Sie können nämlich noch nichts sehen. Diese Stille. Diese Dunkelheit. Aber die überrascht mich nicht. Als Künstler überrascht mich gar nichts. Als Künstler habe ich mir angewöhnt, mit der Dummheit der Leute zu rechnen. Mit den Geschmacksveränderungen. Immer wollen sie etwas anderes. Etwas Neues. Da rufe ich plötzlich ganz laut in die Stille, in die Dunkelheit hinein. Männer, rufe ich, die Fackeln anzünden, rufe ich. Und da werden die Fackeln angezündet. Und da können die Herrschaften plötzlich sehen. Da können sie plötzlich in meine Arena hineinsehen. Die Arena ist aber noch leer. Ich sage, meine Herrschaften, wie Sie sehen, ist meine Arena noch leer. Aber, sage ich, aber... Man glaubt, man kennt sein Publikum, aber dann hat man es auf einmal mit dem entgegengesetzten Publikum zu tun. Das auf ein Theaterstück, das man schreibt, auf die entgegengesetzte Weise reagiert. Wenn ich will, dass es auf die alte Weise reagiert, muss ich also das entgegengesetzte Stück schreiben. Aber wie sieht das aus? Und ich fahre in meine Kutte und schleppe mich an meinen Schreibtisch und stütze meinen Kopf. Hören Sie, Brissot. Nichts. Und ich sitze auf meinen Händen auf dem Mauerrand und rufe, meine Herrschaften, Sie denken, die Arena ist leer, vielleicht denken Sie sogar, die Welt ist leer. Sie ist auch leer, aber nicht ganz leer. Und dann rufe ich, die Fackeln höher, und sage ihnen, was sie sehen sollen. An der Mauer dort den Knochenhaufen. Ich sage, keine künstlichen Knochen. Ich sage, ausgebleicht doch wirklich, und mache sie in der Rinne daneben auf das Blut aufmerksam. Ich sage, das ist von der gestrigen Vorstellung übrig geblieben, meine Herrschaften. Ich sage, eingetrocknet. Und da drüben, sage ich, als risse die Ewigkeit ihr Maul auf. Da, bei dem Gitter, sage ich, schauen Sie, ein Gebiss. Hören Sie, ein bürgerliches Interieur mit dem entsprechenden Personal und den entsprechenden Konfusionen. Nach Monaten, am Rande der Erschöpfung, nein, jenseits der Erschöpfung, quäle ich, mein lieber Herr, die Liebestragödie, die Sie sehen werden, aus meinem armen Kopf heraus und erfinde zwei Menschen, die ich durch Gefühle, die nachzufühlen sind, in kunstvoll erdachte Beziehungen bringe, in Anspielungen, alles. Sehr zart. Und ich sitze wirklich auf der Mauer und rufe, und jetzt aufgepasst. Ich sitze wirklich auf der Mauer und rufe, und jetzt das Pferd. Das was? Das Pferd, mein Herr, das Pferd. Und da wird das Pferd, das ich für die Aufführung bereitgestellt habe, hereingezogen. Ich gebe sofort zu, das Pferd ist dürftig. Ich entschuldige mich für das Pferd. Ich sage, Sie haben ganz recht, diese Beine, wie Stöcke, dieser glasige Blick. Doch es lebt noch, schauen Sie. Und ein anderes Pferd hat sich in der Eile nicht finden lassen. Und der Graf de Berny, der vor Erwartung ganz bleich ist, sagt, schaut, Freunde, wie es zittert. Sie bringen ein Pferd auf die Bühne? Jawohl. Ein wirkliches Pferd? Ein Pferd. Mein Herr, mein Stück hat 30 Charaktere und 18 Dekorationen und spielt in 4 Ländern, 6 Städten und auf einem Schiff. Jeder Darsteller hat 8 Kostüme und 7 Perücken, die aus wirklichen Haaren sind. Mein Stück zeigt 13 verschiedene Stände. Alles Schauspieler, ne? Mein Herr, es wird ein Triumph. Ist die Dorval schon auf der Bühne mit ihrem großen Hut? Und da stehe ich plötzlich auf und rufe, und jetzt die Ratten! Die was? In militärischem Ton rufe ich das, wissen Sie? Und da kommen aus den in den Mauern verborgenen Löchern meine Ratten. Und da steht mein Pferd und da riecht mein Pferd die Ratten und da riechen meine Ratten das Pferd. Der Graf de Volney sagt dann immer, das ist der schönste Augenblick in der ganzen Tragödie, wenn ihre Ratten ihr Pferd riechen. Aber Lord Egerton widerspricht ihm da. Er sagt, falsch, wenn sein Pferd die Ratten riecht, das ist der schönste. Es ist mir gelungen, die besten Schauspieler, die besten Musiker, die besten Dekorationen und natürlich ein großartiges Stück. Sie werden sehen, das Publikum kommt. Gerade wenn Sie denken, nun kommt sein Publikum, also doch nicht, kommt das Publikum. Wenn auch im letzten Augenblick. Und ich sage, eine Frage. Welchem Tier wurden seit den Tagen der Sintflut die meisten Fallen gestellt? Und welches Tier hat sich seit den Tagen der Sintflut am meisten vermehrt? Es sind kluge Tiere, schauen Sie. Aber gefräßig, nicht? Der Darsteller des Vaters ist ein ausgezeichneter Darsteller und wird die Gefühle des Vaters ausgezeichnet darstellen. Auch die Darstellerin der Mutter ist eine ausgezeichnete Darstellerin. Sie wird die Gefühle der Mutter ausgezeichnet darstellen. Die Gefühle der Tochter werden von der Darstellerin der Tochter. Sind die Darsteller jetzt auf der Bühne? Ausgezeichnete Darsteller alles. Aber nicht pünktlich. Nicht pünktlich, nicht pünktlich. Der Darsteller des Vaters, den ich seit 20 Jahren kenne, ist noch nie pünktlich gewesen. Mein Herr, wo stecken Sie denn wieder? Mein Herr, wir fangen an. Ich habe festgestellt, die dünnen Ratten sind gefräßiger als die dicken. Ich habe festgestellt, die dünnen Ratten stürzen sich zuerst auf das Pferd. Sie stürzen sich zuerst auf die Ohren, falls Sie das interessiert, Herr Balzac, die dann auch gleich ganz bedeckt sind, falls Sie das gebrauchen können. Aber dann ist das ganze Pferd ganz bedeckt, falls ich das noch erwähnen darf. Schaut! Es hat einen Mantel an, ruft der Graf de Berny dann immer. Und Lord Egerton sagt, ja, über das erste Pferd ist nun ein zweites Pferd gelegt. Frédéric Lemaître ist der größte Schauspieler der Welt, der alle Rollen spielen kann und alle Gefühle zeigen kann und alle Dialekte sprechen kann und falls er soll, auch singen kann und auf den Händen gehen kann. Er ist der Größte, der Größte. Da will das Pferd wiehern, doch da hat es dann die Kraft nicht mehr und geht in die Knie. Unter der Last seines neuen Mantels, wie ich immer sage, und alles macht. Ah, fürchten Sie nichts, sage ich. Denn gleich tritt Lemaître auf die Bühne, sage ich. Und wenn er auf die Bühne tritt, falls er auf die Bühne tritt. Bei dem Sturz meines Pferdes werden einige Ratten zerquetscht. Da liegt das Pferd dann da. Da breitet sich eine Stille aus, ein Ernst, eine Konzentration. Der Graf de Gosselin ist immer ganz blass vor Konzentration. Der Graf de Volney knirscht immer mit den Zähnen vor Konzentration. Dem Grafen de Berny läuft vor Konzentration immer der Speichel übers Kinn. Und dann geschieht etwas Merkwürdiges. Dann wird der Graf de Gosselin, aber auch der Graf de Berny oder Guizot, der Minister oder der Bischof von Nancy, die alle Schwierigkeiten haben mit ihren Gefühlen, zum Teil schon seit Jahren keinerlei Gefühle mehr gehabt haben, da werden alle bleich. Der Schweiß tritt ihnen auf die Stirn und sie rufen, schaut, wir fühlen. Diese Schauspieler, dieses Pack. Es wäre nämlich durchaus möglich, dass Sie mich heute sitzen lassen. Dann wäre ich ruiniert. Dass Sie dem Publikum geraten haben, gehen Sie nicht ins Theater. Das Parkett ist ja fast leer. Und da wird die Haut meines Pferdes aufgeschlitzt. Ja, aufgeschlitzt. So wie ein Schneider einen Stoff aufschlitzt. Von einem Ende zum anderen. Ratsch, mein Herr. Mein Pferd macht Ratsch. Die Zuschauer, die ich eingeladen habe, die Damen mit den Bouquets, die Freunde des Theaterdirektors, die von mir gefütterten Rezensenten, sie kommen nicht. Sie kommen nicht. wenig Zuschauer. Und was für welche? Feinde. Brissot. Alles Feinde. Was, wenn sie an den zartesten Stellen in Gelächter ausbrechen? Die anatomische Sezierung, verehrter Herr Balzac, es wird für mein Publikum, die Fackeln brennen alle, der Kadaver, hören Sie, nun zerlegt. Und unter tausenden von winzigen Zähnchen kommt unter meinem äußeren Pferd das innere Pferd hervor. Das Skelett. Das endgültige Pferd, wie manchmal auch gesagt wird. Ein Skandal. Ich brauche einen Skandal. Unbedingt einen Skandal. Wenn der Abend schon kein Triumph ist, soll der Abend wenigstens ein Skandal sein. In einem Jahr erinnert man sich an das Stück sowieso nicht mehr. Den Skandal vergisst man aber nicht. Also tun Sie was, Brissot, Sie werden doch einen Skandal. Kein Skandal. Nicht einmal ein Skandal. Und aus den unterirdischen Gängen strömen Tausende von neuen Ratten in unser neues Pferd und stoßen spitze Pfiffe aus, die man erst gar nicht wahrnimmt, die dann aber einen hohen Ton ergeben, welcher nichts Menschliches hat, wie Lord Egerton sagt. Eine Krise. Obwohl ich ein glänzendes Stück geschrieben habe. Ein Triumph. Ein großer Triumph. Sind wir plötzlich in einer Krise. In einer großen Krise. Meine Schauspieler sind nicht gekommen. Aber auch mein Publikum ist nicht gekommen. Sondern das Entgegengesetzte. Hören Sie, welches von meinem Stück auch das Entgegengesetzte erwartet. Und da wird das Gespräch philosophisch. Erlauben Sie, sagt der Graf de Berny, es hat sogar viel Menschliches, das Pfeifen seiner Ratten und Lord Egerton mit seiner Zigarre. Wir unterscheiden uns da wohl bezüglich unseres Begriffes des Menschlichen. Der, sagt der Graf de Berny da wieder, meiner Erfahrung nach gar nicht tief genug angesetzt werden kann. Philosophisch. Hochphilosophisch. Das ist der Augenblick, auf den alles ankommt. Jemand muss zu dem Publikum sprechen. Aber wer? Ich selbst werde zu dem Publikum sprechen. Aber was sage ich? Ich habe Angst. Brissot. Denn natürlich hasse ich das Theater. Aber ich überwinde die Angst. Ich ziehe meine Hosen hoch und trete an die Brüstung. Meine Damen und Herren, die Kunst, die Fantasie. Ich werde Ihnen meine Fantasie zeigen. Wir werden Ihnen aber auch einen Hut zeigen. Ein was? Einen was? Einen Hut. Ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende. Ich kann mir die Wirklichkeit nicht mehr vorstellen. Und während das Skelett von meinen Leuten in die Ecke gezogen wird, neue Gespräche, zum Beispiel über die Frage, was, wenn aus einem gar nicht abwegigen Grund eines Tages das, was bis jetzt unter der Erde gehalten wurde, nach oben in die Städte kommt. Man malt sich alles aus, man malt sich die Oper aus, die Banken, die Universität. Oder was die Leute reden in den Banken, in der Oper. Fliehen wir, aber wo ist mein Geld? Gefressen, fliehen wir, aber wo ist meine Perücke? Gefressen, fliehen wir, aber wo ist die Treppe? Gefressen. Also können wir nicht fliehen. Doch im Ernst... Im Ernst kann ich mir die Wirklichkeit nun schon längere Zeit nicht mehr vorstellen. Die Wirklichkeit nimmt mir den Atem. Sie legt sich mir aufs Herz. Mein Arzt sagt immer, machen Sie Atemübungen. Balzac. Atemübungen. Übungen. Ich sage mir, mach Fantasieübungen, Balzac. Fantasieübungen. Und während in dem Skelett, das von meinen Leuten in die Ecke gezogen worden ist, in den reinlich gesäuberten Höhlungen des Skeletts, wissen Sie, sich die Ratten, die nun satt sind, einnisten und einschlafen, springe ich plötzlich auf und rufe, und jetzt die Hunde! Sie was? Jetzt die Hunde, rufe ich. Ist denn Ihr Stück noch nicht zu Ende? Aber es fängt erst an. Mein lieber Herr Kloakeninspektor, Sie sind ein großartiger Theaterdirektor. Skorpion, wie Sie, Herr Balzac. Was unser modernes Publikum will, wird von Ihnen mit sicherem Instinkt getroffen. Was Sie zeigen, ist natürlich die Bestialität. Jawohl, Herr von Balzac. Brissot, es ist die Finsternis. Die Finsternis kommt daher, dass im Theater, schauen Sie, die Lichter nun doch ausgemacht werden. Wie soll man in der Finsternis leben? Psst, Ihr Stück fängt an. Der Vorhang geht auf. Das bürgerliche Interieur, von dem Sie sprachen. Die Liebestragödie. Gehen wir. Und Ihr Stück? Das Falsche. Und wohin? Ja. Wohin? Wäre es möglich, missverstehen Sie mich nicht, dass ich heute Nacht... Ja? Das Schauspiel, Brissot, wissen Sie, das Sie in Ihrer Kloake veranstalten und das in letzter Zeit ja gewaltigen Zulauf zu haben scheint und alle sehr zu faszinieren scheint. Nur einmal... Verstehen Sie mich richtig? Sie müssten da meinen Arm nehmen und die Sache, mein lieber Brissot, so wie man sie sehen sollte, das Wieso, das Warum, mir, wissen Sie, erklären. Erklären.